Ehe die überraschten Comanchen an Gegenwehr denken konnten, lagen sie gut verschnürt am Boden. Das Tal war jetzt voller Menschen und Pferde. Ich ließ Eisenherz so weit von den anderen Gefangenen niederlegen, dass ich ungestört mit ihm sprechen konnte. Es lag nicht in meiner Absicht, ihn noch mehr zu demütigen, als es schon durch seine Niederlage geschehen war. Ich wollte diesem jungen Häuptling die Möglichkeit zeigen, seinen Untergebenen etwas Besseres als ein roher, blutdürstiger Kriegsherr zu werden. Nun, wird mein junger Bruder auch jetzt noch behaupten, er sei ein großer Krieger und Old Shatterhand ein altes Weib? Der Vater von Eisenherz war Häuptling Feuerstern. Er war mein Freund und ich liebte ihn. Feuerstern starb unter den Händen weißer Mörder. Und mein Herz wurde krank, als ich es hörte. Die Liebe, die ich für ihn hegte, ist auf seinen Sohn übergegangen. Old Shatterhand nahm sich Shiva Biggs an, denn er wünschte, dass aus ihm ein Mann würde, wie es sein Vater Feuerstern war. Damals hattest du mich lieb. Uff, uff. Ich war der Ältere und du warst der jüngere Bruder. Denn wir hatten miteinander einen Vater, den guten Manitou, von dem ich dir erzählte. Ich durfte damals glauben, dass Shiva Big mich verstanden hätte und ein guter Mensch werden würde. Uff, uff. Aber was ist wirklich aus ihm geworden? Ein Feind, der mir nach dem Leben trachtet, der mich verhöhnt. Damit konntest du mich nicht beleidigen. Aber es hat meinem Herzen wehgetan, dass du den großen, guten Manitou und meine Lehren vergessen hast. Wer ist schuld daran? Nala Masyuf und die anderen Häuptlinge. Sie lachten mich aus, als ich ihnen erzählte, was Old Shatterhand mir gesagt hatte. So. Was denkst du wohl, wird nun mit euch geschehen, die wir gefangen haben? Ihr werdet uns an den Marterpfahl binden und in den Tod schicken. Nein. Ihr werdet einige Tage unsere Gefangene sein und dann die Freiheit zurückerhalten. Auch Shiva Big? Ja. Glaubt Old Shatterhand etwa, ich frage aus Angst? Nein, das glaube ich nicht. Aber etwas muss ich dir doch noch sagen. Nicht du hast mich vorhin ausgefragt, sondern umgekehrt. Shiva Big hat nichts verraten. Beruhige dich, ich wusste bereits alles, was ich wissen wollte. Du hast es mir nur bestätigt. Da spricht Old Shatterhand nicht die Wahrheit. Meinst du? Wir wissen alles über eure Kriegspläne und handelten danach. Uff, uff, Winnetou. Deshalb ist Winnetou mit so vielen seiner Krieger hier. Du brauchst dir also keine Vorwürfe zu machen. Wir wussten schon lange von euren drei Abteilungen, von den Soldaten, von euren Verlusten. Uff. Manitou hat euch lieber als uns. Und steht euch gegen uns bei. Nein. Der große Manitou hat alle Menschen gleich lieb. Die Roten wie die Weißen. Sie müssen nur nach seinen Geboten leben. Wir werden alle Krieger der Comanchen gefangen nehmen und sie dann zum Guten ermahnen. Danach sind sie wieder frei. So könnt nur ihr Bleichgesichter handeln. Ein roter Mann kann es nicht. Niemals. Du irrst. Winnetou kann es. Er selbst verlangt, dass kein einziger Comanche sein Leben verlieren soll. Er handelt nach dem Gebot des großen Manitou, dass alle Menschen schon hier auf Erden glücklich und nach dem Tod ewig selig macht. Will Old Shatterhand mir dieses Gebot sagen? Es lautet, wir sollen nur ihn allein verehren und alle Menschen lieben wie uns selbst. Auch unsere Feinde? Ja, auch sie. Das ist unmöglich. Denke an Winnetou und mich. Wir waren Todfeinde. Jetzt sind wir Blutsbrüder. Wie vielen seiner Feinde hat er schon das Leben geschenkt, das in seiner Hand lag. Ich wollte, mein junger Bruder könnte so sein wie Winnetou. Old Shatterhand mag gehen und Shiva Big allein lassen. Der Comanche will mit sich selbst sprechen und sich fragen, ob er so sein kann wie der große Häuptling der Apachen. Ich folgte seiner Aufforderung und ging. Er musste jetzt allein die rechte Einstellung zu den Problemen der roten Männer finden.